Als Filmkritikerin lässt Anke Lewicke kaum ein europäisches Festival aus und im vergangenen Jahr hatte sie in Cannes die Chance, die Uraufführung eines 4,5-stündigen Mammutprojektes zu sehen, das nun in 2 Teilen in die deutschen Kinos kommt. Morgen startet Teil 1, Che, die Revolution, gedreht von Steven Soderbergh, und über diesen Film hören wir gleich mehr von Anke Lewicke, die bei uns im Studio ist. Che ist die einzige Revolutionärsikone, auf die Kämpfer oder Sympathisanten von Befreiungsbewegungen sich weiter beziehen, und das, obwohl man weiß, dass er Abweichler schon mal mit einem Kopfschuss tötete, dass er ein ziemlich verbissener Dogmatiker gewesen sein muss. Verstehen wir, Anke Lewicke, nach dem Film, warum ihm Scharen von Leuten folgten? Nein, das verstehen wir leider überhaupt nicht, und das hängt damit zusammen, dass Steven Soderbergh einfach gar keine Haltung zu seiner Hauptfigur entwickelt. Also die Kamera geht zwar von Anfang an auf Augenhöhe, wir lernen ihn als jungen, wissbegierigen Mann kennen, der in Mexiko Fidel Castro kennenlernt und dann mit Fidel Castro rübergeht nach Havanna, 2 Jahre da im Dschungel kämpft, und das ist vielleicht noch der interessante Teil des Films, dass man wirklich so die Revolution als Arbeit kennenlernt und man sieht das alles im Detail, die einzelnen Handgriffe. Aber eigentlich bleibt Che die ganze Zeit ein Kämpfer unter vielen. Und man fragt sich wirklich, warum Soderbergh, der ja auch eigenes Geld mit drin hat, und Benicio del Toro, der Darsteller, hat auch Geld mit reingetan. $70.000 hat das gekostet. Aber hinterher fragt man sich, wofür? Benicio del Toro ist für seine Rolle als Che in Cannes ausgezeichnet worden als bester Darsteller. Er hat in Spanien auch den Goya bekommen. Lebt denn der Film doch in der Hauptsache von seinem Spiel? Ja, das kann ich schon sagen. Also er hat eine unheimliche Präsenz und er ist auch wirklich, man kriegt einfach viel mit, was es heißt, ein Kämpfer zu sein. Also wir sehen, wie er Waffen putzt, wir sehen, wie er sich wieder aufstellt, wie er Waffen versteckt, wie er Verhandlungen führt, aber er wird einfach Nietzsche. Und man könnte ja jetzt sagen, vielleicht hat ja Soderbergh gerade versucht, den Menschen hinter dem Mythos zu zeigen. Aber dafür hätte er einfach auch psychologischer agieren müssen. Also wer ist dieser Mann? Was hat ihn bewogen? Aber diese Fragestellungen tauchen eigentlich gar nicht aus. Und ich habe einfach das Gefühl, es reicht nicht, dann einfach den Che zu zeigen, wie er sich rasiert, wie er Wunden pflegt oder sonst was. Dadurch wird er auch nicht menschlicher. Also eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung, ja. Der zweite Teil des Filmes wird im Juli in die Kinos kommen. Sam Raimi hat den Film Tanz der Teufel gedreht und nun Regie bei Drag Me to Hell geführt. Das soll ein Horrorfilm sein von eher primitiver Machart oder wird hier anspruchsvolle Action geboten? Naja, ich würde als erstes mal sagen, den Film sollten auf alle Fälle alle Leute sehen, die gerade Kredite verweigern. Weil es geht hier um eine junge Bankangestellte, die verweigert zu Beginn einer alten Frau einen Kredit, und die alte Frau belegt sie dann mit einem Fluch und fortan wird sie eben von unsichtbaren Händen gejagt. Sie hat ganz schlimme Albträume. Und Sam Raimi hat ja auch Spider-Man 1 bis 3 gemacht. Also das ist ja sozusagen High-End-Action-Ware gewesen. Aber er kommt wirklich vom klassischen Horrorfilm und nichts anderes will er hier machen. Also wer das liebt, so ein bisschen so ekelige Szenen. Also einmal schläft die junge Bankangestellte und dann geht eine Fliege in das Larsenloch rein und kommt ins andere wieder raus. Solche Szenen. Oder die Musik klingt die ganze Zeit so, wie wenn Fingernägel über eine Kreidetafel kratzen. Also ich kann sagen, für Fans lohnt es sich. Wahrscheinlich ein bisschen entspannter kann man den Film Kleine Verbrechen sehen, eine deutsch-griechische Produktion, bei der Christos Georgiou die Regie übernommen hat. Wo finden die Bagatelldelikte statt? Ja, und wenn ich jetzt sage, das Ganze spielt in einem abgelegenen Dorf, es geht um skurrile Bewohner und es geht um einen Alltag, der so im ganz eigenen Rhythmus schlägt, dann sagen sie sich, das haben wir schon alles 1000-mal gesehen. Aber der junge Regisseur schafft das alles nochmal charmant neu zusammenzusetzen. Hauptrolle spielt der Dorfpolizist, ein junger Kerl. Und eigentlich hat er nichts anderes zu tun, als FKK-Badende zu jagen oder Verkehrssünde, aber dann passiert ein Mord. Aber es wird jetzt kein spannender Kriminalplot, sondern die Auflösung führt eigentlich so zu dunklen Familiengeheimnissen und Lebenslügen. Und dabei lernt der junge Polizist auch noch die Liebe seines Lebens kennen. Und ich kann sagen, das ist nicht mehr und auch nicht weniger als ein netter kleiner Sommerfilm. Über 3 Filme haben wir gesprochen. Che, die Revolution von Steven Soderbergh, über Sam Raimis Film Drag Me to Hell, ein Film, für den man gute Nerven braucht, und Kleine Verbrechen von Christos Georgiou. Anke Lewicke hat sie bei uns in Fazit vorgestellt. Danke.